1. Herr, du bist für uns über all Generationen in Hinweg ein beständiges Zuflucht und ein sicherer Schutzort gewesen. 2. Noch bevor die Berge geformt werden oder die Erde und das gesamte Universum entstanden, warst du bereits Gott von Uigkeet zu Uigkeet. 3. Du lässt die Menschen wieder zu Storbwerden, indem du ihnen befehlst, in den Zustand zu Ruxukeren, ausdemsie kamen. 4. In deinen Augen sind tausend Jahre lediglich wie der Gestrichtag, der bereits vergangen ist, oder wie ein Kurznachtwasch. 5. Du reist die Menschen wie durch ein Flut fort, so dass sie einem flutstigen Schlaf oder dem Grau glichen, das am Morgen sprießt. 6. Waren das Grau am Morgen noch blutend wächst, wird es bereits am Abend abgeschnitten, woraufhin es schnell vertrocknet. 7. Wir vergehen aufgrund deines berechtigten Zorns und sind zutiefst erschrocken über die Heftigkeit deines Grimms. 8. Du hast uns sehr Verfehlungen direkt vor dich gestellt und uns sehr verborgenen Sünden im hellen Licht deiner Gegenwart offenbart. 9. Infolge deines Zorns schwinden uns sehr Tage dahin, und wir binden uns sehr Lebensjahr so flutschtig wie einen Kursen Sufser. 10. Unser Lebenszeit beträgt etwa 70 oder 80 Jahre, doch selbst ihr Höhepunkte sind oft von Mühe und Nichtigkeit geprägt, die als schnell vorübersieht. 11. Wer kann die Voltragweit deines Zorns wirklich erfassen oder die Mark deines Grimms so fürchten, wie es angemessen wäre? 12. Lehr uns die Schalb, die Begrenztheit unser Tage zu erkennen, damit wir ein weißes Herz entwickeln und unser Leben sinnvoll gestalten. 13. Kerry dich uns wieder zu, Herr, und sogar nicht länger, sondern erweis deinen deinen dein tiefs Mitgefühl. 14. Erfüll uns bereits am Morgen mit deiner Gnade, damit wir unser gesamtes Leben lang jubeln und uns aufrichtig freuen können. 15. Schenk uns so viel Tage der Freude, wie wir zu vor Tage des Leidens und Jahr des Unglücks ertragen mussten. 16. Lass dein Diener dein Machtvolles Wirken erkennen und offenbar dein Herrlichkeit auch den kommenden Generation in ihrer Kinder. 17. Die Güte des Herrn, unsers Gottes, möge über uns ruhen und möge das Werk unserer Hand segnen und dauerhaft bestätigen.